here today, which is about heavenly work. We are of heaven. Wir werden heute über die himmlische Welt sprechen und wir sind vom Himmelreich. Aujourd'hui, on va parler sur le monde céleste et nous sommes du monde céleste. Amen. Amen. We belong to heaven. Wir gehören zum Himmelreich. On appartient au royaume des cieux. Heaven is our country. Der Himmelreich ist unser Land. Le ciel est notre pays. Heaven is our world. Der Himmelreich ist unsere Welt. Le ciel est notre monde. Amen. Das Himmelreich. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Hallelujah. And we rejoice that we are from there. Und wir freuen uns, dass wir von dort herkommen. Et on peut se réjouir qu'on appartient au royaume des cieux. Because Revelation 12 says we should rejoice. Denn in Offenbarung steht, dass wir uns freuen sollen. Parce que Apocalypse nous dit qu'on doit se réjouir. Say, rejoice you heavens. Da steht, freut euch ihr Himmel. On a écrit, réjouissez-vous les cieux. Because the Lord is the one that control heaven. Denn der Herr ist derjenige, der das Himmelreich regiert. Das ist le Seigneur qui règne au royaume des cieux. Praise the Lord. Halleluja. Amen. We belong to the heavenly world. Wir gehören zum Himmelreich. And we should never allow anything to tell us otherwise. Und wir sollten niemals zulassen, dass irgendwas uns das Gegenteil sagen möchte. Et on doit jamais laisser quelque chose d'autre nous dire quelque chose autre. We should never allow any situation to tell us otherwise. Wir sollten niemals zulassen, dass eine Situation uns das Gegenteil sagen möchte. On doit jamais permettre qu'une situation nous dise quelque chose d'autre. Amen. There are lies of Satan everywhere. Die Lügen des Teufels sind überall. Il y a des mensonges du diable partout. We thank the Lord for his truth that he has given us to kick out his lies. Und wir danken den Herrn für seine Wahrheit, die er uns gegeben hat, um die Lügen des Teufels zu verweigern. Et on remercie le Seigneur pour la puissance qu'il nous a donnée pour rejeter tous les mensonges du diable. There's always joy in heaven. Es gibt immer Freude im Himmel. Au ciel, il y a toujours la joie. Praise the Lord. Alleluia. There's always joy in heaven. Es gibt immer Freude im Himmel. Il y a toujours la joie au royaume. Amen. Amen. In Revelation 12:12. Please go there, please. Wir lesen Offenbarung 12:12. Apocalypse 12:12. It says, therefore rejoice you heavens, and you that dwell in them. Praise the Lord. Alleluia. You know, here is telling us that there is a difference between heaven and earth. Dieser Vers zeigt uns, dass es einen Unterschied gibt zwischen Himmel und Erde. Et ce verset nous montre qu'il y a une différence entre le ciel et la terre. Amen. Amen. We have to know where we are from. Wir sollten wissen, woher wir kommen. Et on doit savoir d'où nous sommes. Amen. Amen. And that is why you have to be heavenly conscious. Und deswegen musst du himmlisch gesinnt sein. Et c'est ça pourquoi tu dois être conscient aux choses célestes. Praise the Lord. Alleluia. In anything, remember, I don't know, remind yourself that you are not from here. In allem erinnere dich daran, dass du nicht zur Erde gehörst, sondern zum Himmelreich. En tout, tu dois te rappeler que tu n'appartiens pas au monde, mais au royaume des cieux. Jesus said, "We are here, but not of here." Jesus sagt, wir leben hier, aber wir sind nicht von hier. Jésus nous dit que nous sommes ici, mais nous sommes pas d'ici. Praise the Lord. Halleluja. Please let it sink in. Bitte verinnerliche das. Tu dois le comprendre avec tout ton cœur. Amen. Amen. Because a lot of things are going to happen in one place or the other. But remember that you are here, but not of here. Amen. Denn es gibt vieles, was passieren kann. Situationen können kommen, aber erinnere dich daran, dass du nicht von dieser Welt bist, sondern vom Himmelreich bist. Et beaucoup de choses peuvent se passer, mais tu dois te rappeler que tu appartiens pas au monde, mais que tu appartiens au royaume des cieux. You know, if there's war here in Germany, for example, and everybody running, well, what are you going to think? We are not going to think of Nigeria. We are going to think of heaven. Amen. Wenn beispielsweise hier in Deutschland Krieg herrschen würde, or Congo, or Ghana, we are going to think of heaven. Dann denken wir nicht an Nigeria oder Kongo oder irgendein anderes Land, sondern wir denken an unser Land, an unser Himmelreich, da wo wir hingehören. Et si par exemple il y a de la guerre ici en Allemagne, on va pas penser de rentrer au Congo ou bien d'aller au Nigeria, mais on va penser au royaume des cieux. We are more of the citizens of heaven than the citizens of this world. Amen. Wir sind viel mehr Bürger des Himmelreiches als Bürger dieser Welt. Nous sommes plus des citoyens du royaume de Dieu que de ce monde. Verse 12, it says, therefore rejoice, you heaven. Verset 12. And you that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. And that's why the Lord wants us to be conscious of where we are from, which is called heaven. Deshalb möchte der Herr, dass wir uns mehr bewusst machen, woher wir kommen, und zwar aus dem Himmelreich. Et c'est ça pourquoi le Seigneur veut qu'on comprenne qu'on vient du royaume des cieux. Heaven is another world entirely. Das Himmelreich ist eine ganz andere Welt. Le royaume des cieux est un autre monde complètement. It is another country. Es ist ein ganz anderes Land. C'est un autre pays. It is another kingdom. Es ist ein ganz anderes Königreich. C'est un autre royaume. You know, Jesus came and talked about heaven. Jesus kam und hat über das Himmelreich gesprochen. Quand Jésus-Christ est venu, il a parlé du royaume des cieux. He did not come because of the earth, but because of heaven. Er kam nicht wegen der Erde hierher, sondern er kam wegen des Himmelreiches her. Il n'est pas venu à cause de la terre, mais il est venu à cause du royaume des cieux. He came to teach us to live, how to live the life of heaven. Und hat uns beigebracht, wie wir das himmlische Leben leben können. Et il est venu pour nous montrer comment vivre la vie céleste. Where there is always joy 24/7. Dort wo immer nur Freude herrscht 24/7. Où il y a toujours la joie 24/24. Where there is no stress. Wo es keinen Stress gibt. Où il n'y a pas de stress. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Jesus talked a lot about heavenly account. Jesus hat viel über das himmlische Konto gesprochen. Et Jésus-Christ a beaucoup parlé sur la banque céleste. Not religious account or earthly account, but heavenly account. Kein religiöses Konto oder kein irdisches Konto, sondern das Konto im Himmelreich. Pas la banque terrestre, mais la banque céleste. He brought back heavenly world into the physical world. Und hat die himmlische Welt in die physische Welt hineingebracht. Il a ramené le monde céleste au monde terrestre. Amen. Amen. Because heavenly world was once gone. Mm-hmm. Amen. Amen. But he came and he brought it back. Mm-hmm. Denn die himmlische Welt war einst weg. Und kam und hat sie sozusagen wieder zurückgebracht. Parce que le monde céleste a été perdu, mais il a ramené le monde céleste. In Matthew 4, verse 17. Wir lesen Matthäus 4, Vers 17. Matthieu 4, Vers 17. He said, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Von da an begann Jesus zu verkünden und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. He said, repent, for the kingdom, another country has come, it's about to come. Er sagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel, ein anderes Land, ist nahe herbeigekommen. Il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est notre pays est proche. Get out of the old country and embrace the new. Komm raus aus dem alten Land und geh hinein in das neue. Il nous a dit, sort d'ancien pays et puis entre au nouveau pays. Amen. If you are not safe, you better be safe. Wenn du noch nicht errettet bist, dann hol das bitte nach. Si tu n'es pas sauvé, tu dois être vraiment sauvé. Because heaven is real. Denn der Hell is also real. Denn das Himmelreich ist real und die Hölle ist ebenfalls real. Parce que les cieux existent comme aussi l'enfer. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Jesus came and said, "Repent, for the supernatural world is about to come." Amen. Jesus kam und sagte, tut Buße, denn die übernatürliche Welt ist nahe herbeigekommen. Jésus-Christ a dit, repentez-vous, car le monde surnaturel est proche. Amen. Amen. Where you can rejoice and that joy, there's no end to it. Dort, wo du dich erfreuen kannst und es kein Ende zu dieser Freude gibt. La place où tu peux te réjouir et où la joie n'a pas la fin. The supernatural. De fin. The supernatural world. The Bible calls it divine. Die übernatürliche Welt, die das Wort Gottes himmlisch nennt. Divine. Go to 2 Peter. Le monde céleste, Dieu l'appelle divine. 2 Peter 1. Wir lesen 2. Petrus 1. 2 Pierre 1. One to four. 2. Petrus 1, Vers 1 bis 4. 2 Pierre 1, Verset 1 à 4. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us, through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Amen. Amen. You know, this the first verse is telling us that we have the same faith that Peter had. The same faith. There's no difference. Der erste Vers zeigt uns, dass wir denselben Glauben haben wie Petrus. Verset 1 montre que nous avons la même foi comme Pierre. We all have equal faith. Wir haben alle denselben Glauben. Nous tous, nous avons la même foi. The difference is our unbelief, doubt and fear. Der Unterschied ist unser Unglaube, unsere Zweifel und unsere Ängste. La différence est notre incroyance et nos doutes et nos peurs. And that is why God never moves. You are the one that moves up and down. Und deswegen ist Gott nicht derjenige, der sich bewegt, sondern du bist es, der sich immer nach vorne oder zurück bewegt. C'est ça pourquoi Dieu, il n'est pas la personne qui bouge ou bien qui se déplace, mais c'est toi la personne qui se déplace. Verse 2 says that grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Amen. Amen. According as his divine power. Do you see it? Verse 3. Divine means supernatural. Die göttliche Kraft, göttlich bedeutet übernatürlich. Verset 3 parle de la puissance divine, et puis divine, ça signifie surnaturel. According as his divine power had given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that had called us to glory and virtue. Verse 4. Vers 4. 4. Whereby are given out unto us exceeding great and precious promises, that by this you might be partakers of the divine nature, a supernatural nature. You see there, divine. Divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Praise the Lord. Amen. Amen. Christ's world is a divine world. Die Welt von Christus ist eine göttliche Welt. Le monde du Christ est un monde divin. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why Christ alone is our source and not Christ and any flesh. Und deshalb ist Christus allein unser Ursprung und nicht Christus plus das Fleisch. Et c'est ça pourquoi Jésus-Christ est notre source et pas Jésus-Christ plus quelque chose d'autre. Heavenly world does not need the flesh. Die himmlische Welt braucht das Fleisch nicht. Le monde céleste n'a pas besoin de la chair. Amen. Amen. 1 Corinthians 15. Let's go there, please. Wir lesen 1. Korinther 15. 1 Corinthians 15. Praise the Lord. Amen. Verse 50. 1. Korinther 15, Vers 50. En Corinthiens 15, verset 50. Amen. He said, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither doth corruption inherit incorruption. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of heaven. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Amen. Amen. And that's why, you know, heaven does not even need your degree. Und deswegen benötigt der Himmelreich nicht deinen Abschluss. Et c'est ça pourquoi le royaume de Dieu n'a pas besoin de ton éducation. It does not need your education. Das Himmelreich braucht nicht deine deine Ausbildung und deine Lehre, wie du zur Schule gegangen bist oder zur Uni oder sonst irgendwas. Et c'est ça pourquoi sur le royaume de Dieu n'a pas besoin de ton diplôme. It does not need, you know, your business. You know, like, you know, people make business. Or, you know, the system, any system of this world. He does not need it. Das Himmelreich benötigt nichts, was das System dieser Welt sozusagen widerspiegelt. Sei es deine Geschäftsidee oder alles, was in der irdischen Welt sozusagen normal ist, braucht das Himmelreich nicht. Et c'est ça pourquoi le royaume de Dieu n'a pas aussi besoin du système de ce monde, comme par exemple ton entreprise ou bien quelque chose que tu as reçu au monde. We know what is pursuing people in different continents. Wir wissen, was den Menschen. Now, what people are after. Wir wissen, was die Menschen, also wonach die Menschen hinterher sind in verschiedenen Kontinenten. Das, was der Mensch sozusagen verfolgt und wonach der Mensch hinterher ist. What they desire. Die Wünsche, die sie haben. Et au monde naturel, on peut voir ce que les gens sont en train de chercher ou poursuivre. Amen. You know, here in Europe, you must be educated. In Africa, you must go to abroad. You have different desire. Amen. In Europa ist es beispielsweise so, dass die Menschen den Wunsch haben, sich weiterzubilden und keine Ahnung, vom Bachelor zum Master zum Doktor zum sich kontinuierlich weiterzubilden. Und in Afrika ist es beispielsweise so, dass die Menschen den Wunsch haben, ins Ausland zu gehen, zu reisen und das Land zu verlassen. Und jedes Kontinent hat seine eigenen Wünsche, was sie erreichen möchten. Et dans chaque pays, il y a toujours des désirs différents, comme par exemple en Afrique. Les gens préfèrent d'aller à l'étranger et ici et au monde naturel et en Europe par exemple les gens préfèrent l'éducation. And that's why we give Christ alone to people. Mm-hmm. Und aus diesem Grund geben wir den Menschen Christus und nur Christus allein. Et c'est ça pourquoi nous on donne les gens toujours le Christ. We don't give people two things. Wir geben den Menschen nicht zwei Sachen. On donne pas les gens deux choses. Amen. They come to you, they complain, but give them Christ alone. Amen. Wenn sie zu dir kommen und sich beschweren über ihr Leben oder über ihre Situation, dann gibst du ihnen Christus, und zwar Christus allein. Et si ils viennent pour se plaindre, tu les donnes seulement Jésus-Christ et Jésus-Christ tout seul. Amen. Amen. These are either heaven or earthly. They are either heavenly or earthly. John 3, verse 12 said it. Let's go there, please. Mm-hmm. Wir lesen Johannes 3, Vers. Amen. Let us be conscious of heaven. Also, die Dinge sind entweder himmlisch oder irdisch, und das werden wir in Johannes 3 lesen. Et les choses sont soit célestes ou terrestres, qu'on peut le lire dans Jean 3, verset 12. In verse 12, he said, that's John 12, John 3, verse 12, please. Johannes 3, Vers 12. Jean 3, verset 12. Jesus said to Nicodemus, amen. Jesus spricht zu Nicodemus. Jesus parle à Nicodème. He said, if I have told you earthly things, and you believe not, how shall you believe if I tell you of heavenly things? It means things are either earthly or heavenly. Das bedeutet, dass Dinge entweder irdisch sind oder himmlisch. les choses sont soit terrestres ou célestes. We should learn to give people heavenly things. Und wir sollten lernen, den Menschen himmlische Dinge zu geben, denn das ist das Einzige, was wir besitzen. Et on doit apprendre de donner les gens les choses ou les paroles célestes parce que c'est la seule chose que nous avons. Whatever we have is Christ. Alles was wir besitzen ist Christus. Tout ce qu'on possède c'est Jésus-Christ. And the Bible calls it a grain of mustard seed. Und die Bibel nennt es ein Samen, ein Senfkorn. Et la Bible l'appelle un grain de moutarde. Amen. Your believing Christ is like a grain of mustard seed. Dein Glaube an the world does not see it as anything. Dein Glaube an Jesus Christus ist zu vergleichen mit einem Senfkorn. Für die Welt sieht es aus wie nichts. Ta foi en Jésus Christ est comme un grain de moutarde, mais pour le monde c'est rien. Example: the 5 loaves and 2 fish Jesus used to feed thousands. They are like just a, you know, a grain of mustard seed. Beispielsweise das Brot und die Fische, das Jesus genutzt hat, um die Menschenmenge zu satt zu machen. Für die Menschen sieht es aus wie ein kleiner Senfkorn. Par exemple, les 5 pains et les 2 poissons que Jésus-Christ a utilisé pour nourrir 5000 personnes, pour le monde, ça a été comme un grain de moutarde. Praise the Lord. Alleluia. Amen. You know, heavenly world does not care about your color. Und die himmlische Welt interessiert sich auch nicht für deine Hautfarbe. Et le monde céleste ne s'intéresse pas pour la couleur de peau, pour ta couleur de peau. Amen. So also Satan does not even care about your color. Und genauso interessiert den Teufel auch nicht, welche Hautfarbe du hast. Et même le Seigneur s'intéresse pas pour ta couleur de peau. He doesn't have any business with your age. Both Christ and Satan. Und sowohl Christus als auch der Satan interessiert dein Alter nicht, wie alt du bist. Et même le diable et le Seigneur ne s'intéressent pas pour ton âge. Though he can use it to deceive you. Obwohl dein Alter nutzen kann, um dich in die Irre zu leiten. Bien que le diable peut utiliser ton âge pour te manipuler. Also der Teufel, nicht Gott. Amen. Satan does not care about your male or female. Denn Teufel interessiert es auch nicht, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Et même le diable s'intéresse pas aussi pour ton sexe, si tu es un homme ou bien une femme. Because he is a spirit. Denn ist ein Geist. Parce qu'il est esprit. He sees your inside more than outside. Und sieht dein Inneres mehr als dein Äußeres. Il voit ton intérieur plus ton extérieur. What gives him problem is your inside. Was ihm Probleme bereitet, ist dein Inneres. Dem Teufel. Amen. Et le diable a un problème avec ton intérieur. Amen. Amen. The spiritual world does not care about the flesh. Let's go to Acts 19. Lesen Apostelgeschichte 19. Und die spirituelle Welt interessiert sich nicht über dein Fleisch. Et le monde spirituel ne s'intéresse pas pour ta chair. Actes des apôtres 19. Acts 19, from verse 11 to 15. Apostelgeschichte 19, vers 11 bis 15. Actes 19, 11 à 12, à 14, à 15. Praise the Lord. Hallelujah. It says, so, and God wrought special miracles by the hands of Paul. Verse 12. So that from his body we are brought unto the sick handkerchiefs or aprons, and the disciples departed from them, and the evil spirits went out of them. Verse 13. Then certain of the vagabond Jews, exorcists, took upon them to come over them, which had evil spirit, the name of the Lord Jesus, saying, we are judged by Jesus whom Paul preaches. Amen. Verse 14. And there were 7 sons of one Siva, a Jew, and chief of the priests, which did so. 15. Okay. And the evil spirit answered and said, Jesus I know, and Paul I know, but who are you? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Because the evil spirit sees the inside and, der böse and Christ, not the outside. Der böse Geist sieht dein Inneres und nicht dein Äußeres. Oder beziehungsweise dein Äußeres ist ihm egal. L'esprit malin, il voit l'intérieur et pas l'extérieur. Amen. Amen. Though they can use your flesh. Und sie können dein Fleisch nutzen zu ihren Zwecken. Mais ils peuvent utiliser ta chair pour leur bien. Amen. Amen. They can use your inside also. They can see your inside. And if your inside is not truly Christ, they can't use it. Sie sehen dein Inneres, und wenn dein Inneres nicht wahrhaftig Jesus Christus ist, dann können sie davon Gebrauch machen. Les esprits malins, ils peuvent voir ton intérieur, et si c'est pas vraiment Jésus Christ, c'est pas rempli avec l'esprit du Christ, là ils peuvent même utiliser ton intérieur. They can see your motive, your value. Sie können deine Werte sehen, deine Wünsche, dein Verlangen. Il peut voir tes désirs, tes motifs. They can see what you love and what you hate. Sie können sehen, was du liebst und was du hasst. Il peut voir ce que tu aimes ou tu they can hast. See your desire. Sie können deine Wünsche sehen. Il peut voir tes désirs. You invite them with all these things. Und du lädst sie mit all diesen Dingen ein. Et tu l'invites avec tous tes désirs et tes motifs. If you desire their properties, you invite them. Wenn du ihre Besitztümer sozusagen dir wünscht, dann lädst du sie damit ein. Et si par exemple tu désires les biens des esprits mauvais, là tu invites tous ces esprits. Amen. You invite evil spirits through your motive. Du lädst böse Geister zu dir ein durch deine Motive. Tu invites les esprits malins à travers tes désirs, tes motifs. Through what you value. Durch das, was du wertschätzt. À travers ce through que what tu you love or hate. Durch das, was du liebst und das, was du hast. À travers ce que tu aimes et tu détestes. They can see what you meditate on both day and night. Denn sie sehen, worauf du meditierst, Tag und Nacht. Parce qu'ils peuvent voir sur quoi tu es en train de méditer la nuit ou à la jour et nuit. Amen. Amen. And that's why it's very important that we are heavenly conscious. We meditate on heaven. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir himmlisch gesinnt sind, denn wir meditieren auf das Himmelreich. C'est ça pourquoi on doit se concentrer aux choses célestes, parce que pour éviter tous ces problèmes. Amen. And that is what Colossians 3 said to us. Let's go to Colossians 3. Please. Wir lesen Kolosser 3. On va lire Colossiens 3. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Colossians 3, from 1 to 3. Kolosser 3, Vers 1 bis 3. Kolossiens 1, Verset 3 à 3. Kolossiens 3, Verset 1 à 3. If you then be risen with Christ, see those things which are above. Mm. Amen. Amen. Be conscious of heavenly things. Mm. That is Christ Jesus. Sei dir den himmlischen Sachen bewusst und das ist Christus Jesus. Verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. He says, see those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Amen. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. Amen. Then verse 4 said, Christ is your life. In Vers 4 lesen wir, dass Christus unser Leben ist. Et dans verset 4, on peut lire que Dieu est notre, le Christ est notre vie. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Beware of what you desire. Nimm desire dich, Christ alone. Nimm dich in Acht vor den Dingen, die du gerne möchtest und nach denen du verlangst. Dein einziges Verlangen sollte Christus Jesus sein. Fais très attention de ce que tu es en train de désirer. Tu dois désirer seulement le Christ. In the divine word of Christ, Christ himself take care of you. In der göttlichen Welt von Christus sorgt sich Christus selbst um dich. Et au monde divin du Christ, le Christ prend soin de toi. It takes divine power to be there for a living church. Und es erfordert göttliche Kraft, um da zu sein für eine lebendige Gemeinde. Et pour être là pour une église vivante, tu as besoin de la puissance divine. No, it will even help you to, you know, if you are there for a living church, it will help you to know that you have the divine power already in you. Amen. If not, you can never be there for Christ. Und die Tatsache, dass du für eine lebendige Gemeinde da bist, sollte dir zeigen, dass du die göttliche Kraft bereits in dir trägst. Et le fait que tu es là pour une église vivante, ça doit te montrer que tu as déjà la puissance divine en toi. Before the fall, there was nothing like the natural world. Vor dem Sündenfall gab es die sogenannte natürliche Welt nicht. Et avant la chute de l'homme, il n'y avait pas quelque chose comme le monde naturel. Amen. He created Adam into the supernatural world. Er hat Adam in die übernatürliche Welt hineingeschaffen, die der Himmelreich heißt. Et il a mis Adam au monde surnaturel. God created Adam into the supernatural world. Called visible heaven. Gott hat Adam in der übernatürlichen Welt erschaffen, die das sichtbare Himmelreich genannt wird. Et Dieu a créé Adam au rang des cieux, donc au monde céleste, mais ça a été le monde visible, le monde visible, le ciel visible. Remember, it was once supernatural. After the fall, the super left. It was now natural. Erinnert euch, dass der Ort, an dem Adam gelebt hat, einst übernatürlich war. Und nach dem Sündenfall ist das Übernatürliche, dieses Über, sozusagen verschwunden. Und das Natürliche ist übrig geblieben. Et Dieu a créé Adam au monde surnaturel. Mais après la chute de l'homme, le sur a quitté et c'est récemment resté le naturel. Amen. Amen. It means heaven left man. Man became earthly. Und das bedeutet, dass der Himmel den Menschen verlassen hat und dass der Mensch irdisch geworden ist. Donc ça montre que les cieux a quitté l'homme et l'homme est devenu terrestre. Amen. Amen. Adam was now in the natural world where he have to fight for himself. Adam ist nun in der irdischen Welt übrig geblieben, wo er sozusagen jetzt für sich selbst kämpfen musste. Amen. Adam est maintenant sur terre et maintenant il doit se battre pour lui-même. Everyone fight for himself in the natural world. Und jeder kämpft für sich selbst in der natürlichen Welt. Tout le monde doit se battre pour lui-même dans le monde naturel. Amen. You are there to help yourself. Du bist da, um dir selber zu helfen. Du bist dir selbst der Nächste. Du musst selber gucken, wie du klarkommst. Dans le monde naturel, c'est chacun pour soi. Amen. But in heaven, it's not so. Aber im Himmel ist es nicht so. Mais dans le royaume des cieux, ce n'est pas le cas. In Genesis 3, verse 14 to 19. Please quickly go there. Wir lesen 1. Mose 3. Genèse 3. 14 to 19. 1. Mose 3, 14 bis 19. Genèse 3, de 14 à 19. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. After the fall of man. Nach dem Sündenfall there was des Menschen. Punishment. Judgment. Après la chute de l'homme, il y a eu une punition, il y a eu le jugement. Danach kam das Gericht. From verse 14. Verset 14. And the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou hast caused above all cattle, and above every beast of the field, from upon thy belly shalt thou go, and thus shalt thou eat all the days of your life. Verse 15. And I will put enmity between thee and the woman, and between your seed and her seed. It shall bruise your head, and thou shalt bruise his heel. Verse 16. Unto the woman he said, I will greatly multiply your sorrow and your conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and your desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Praise the Lord. Yeah. Verse 17. Verse 17. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of your wife. Praise the Lord. Hallelujah. You know, here the Bible, you know, God is saying you listen, you obey the voice of your wife and not my voice. Gott sagt hier zu Adam, dass er der Stimme seiner Frau gehorcht hat, anstatt der Stimme vom Gott zu gehorchen. Amen. And has eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cause it is the ground for your sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of your life. Thorns also and thistle shall it bring forth to thee. And thou shalt eat the herbs of the field. In the sweat of your face thou shalt thou eat bread, till thou return unto the ground. For out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. After the fall, there was, you know, man was no longer under, you know, the law was no longer in charge of man, taking care of man because of all these causes. Amen. And in Romans 12, let's go to Romans 12. Okay, you can quickly see it. Nach dem Sündenfall war der Mensch nur noch auf sich alleine gestellt und der Herr hat nicht mehr Sorge getragen um diesen Menschen. Und wir lesen jetzt Römer 12, Vers 19. Après la chute de l'homme, Dieu n'était plus responsable, donc il s'occupait plus de l'homme. L'homme devait maintenant se battre pour lui-même après toutes ces malédictions, après qu'il a été maudit. Praise the Lord. Romains 12, verset 19. Amen. Romains 12, Vers 19. Praise the Lord. Amen. And Galatians also said it, that we have been redeemed from all the curses. Amen. Und in Galater lesen wir, dass wir von all diesen Flüchen, die wir in 1. Mose gelesen haben, befreit worden sind durch Jesus Christus. Galater nous dit qu'on a été libéré de tous ces mauvais sorts qu'on a vu après la chute de l'homme. Amen. But it is not without your knowledge. You must know about it. You must know of it. Und es ist wichtig, dass du auf jeden Fall davon weißt. Mais tout ça fonctionne seulement avec ta connaissance. Donc tu dois le savoir. If you are free and you don't know you are free, you will never be free. It means you are not free. Denn wenn dir nicht bewusst ist, dass du frei bist, obwohl du eigentlich frei bist, dann lebst du noch in Gefangenschaft und bist nicht frei. Parce que si tu peux être libéré, mais si tu ne sais pas que tu es libéré, tu vas toujours être en captivité. In verse 19 of Romans 12. Verset 19. He said, dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, said the Lord. Mm. Amen. Amen. Therefore, if your enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good, with Christ. Amen. Overcome evil. The good he wants you to overcome evil with is Christ. Das Gute, mit dem du das Böse überwinden sollst, ist Christus. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Le bien, avec lequel tu dois surmonter le mal, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Jesus said there's no one good on earth. Amen. The good he wants you to overcome evil with is Christ, and not the good of this world. Jesus sagt, es gibt nichts Gutes hier auf dieser Erde. Das Gute, womit der Herr möchte, dass du das Böse überwindest, ist er selbst. Jésus-Christ lui-même, il a dit qu'il n'y a rien de bien dans ce monde. Et donc, il veut que tu surmontes le mal avec lui-même, avec sa personne, avec ce que lui-même, il appelle le bien. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. And that's why it is good that you know the difference between the good of this world and what Christ called good. Und deswegen ist es wichtig, den Unterschied zu verstehen zwischen dem, was Gott gut nennt und was die Menschheit als gut erachtet. C'est pour cela que tu dois connaître la différence entre le bien de ce monde et le bien de Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ lui-même appelle le bien. Here the Lord said he is the one fighting for us. Und der Herr sagt uns hier, dass derjenige ist, der für uns kämpft. Notre Seigneur nous dit que c'est lui qui est la personne qui se bat pour nous. Amen. Amen. Heaven fight for us. Das Himmelreich kämpft für uns. Le royaume des cieux se bat pour nous. Amen. Amen. The king fight for us. Der König kämpft für uns. Le roi se bat pour nous. The king fight for the royal family. Der König kämpft für die königliche Familie. Le roi se bat pour sa famille royale. Even in Old Testament, in the Old, amen. Und auch im Alten Testament sehen wir das. Même dans l'Ancien Testament, on peut aussi le voir. Amen. Amen. Where, you know, in the Old, when men were even servants, they were called servants. God called them servants. The higher post or position he had for them is to call them servant. But today we are sons. Amen. Selbst im alten Bündnis hat der Herr für seine Diener gekämpft. Die Menschen, die damals sehr nah an Gott waren und eine sehr enge Beziehung zu Gott waren, waren damals Diener. Und wie viel mehr kämpft er heute für seine Söhne? Même dans l'Ancien Testament, où la plus haute position qu'un homme de Dieu pouvait avoir, c'était être un servant. Là, il se battait aussi pour ses servants. Et à quel point maintenant il va se battre pour ses enfants? Even the servants were called the prophets. Sorry, the prophets were even called servants. He fought for them. If you go, let us quickly look at. Go through some examples. Second Chronicle 20. Please go there. Wir werden uns einige Beispiele anschauen und gehen erstmal zu 2. Chronik 20. On va voir quelques exemples, mais même les prophètes c'était des serviteurs, des servants. Praise the Lord. 2 Chroniques 20. Second Chronicle 20. Amen. If we read from verse 1. 2. Chronik 20 ab Vers 1. Verset 1. 2 Chronik 20, verset 1. Amen. Amen. He said, it came to pass after this also that the children of Moab and the children of Ammon and with them other beside the Ammonites came against Jehoshaphat to battle. Verse 2. Verset 2. Then there came some that told Jehoshaphat, saying, there cometh a great multitude against thee from beyond the sea on this side, Syria. And behold, they be in Hazazotamah, which is En-Gedi. 3. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord. And proclaim a fast throughout all Judah. 4. And Judah gathered themselves together to ask help of the Lord, even out of all the cities of Judah. They came to seek the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. You can see that there's a problem. These people were facing problem. The first thing they are going to do now is just to seek the Lord. Amen. diese Menschen stehen hier vor einem Problem und das Erste, was sie tun, ist, sie rufen den Herrn an und versuchen, den Herrn zu suchen. Mm-hmm. On peut voir que les gens ici, ils avaient un problème. Ils étaient face à un problème et la première chose qu'ils ont fait, c'est d'abord chercher l'Éternel, c'est d'abord appeler l'Éternel. And that's why it's good that we are heavenly conscious. Amen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir himmlisch gesinnt sind. Et c'est la raison pour laquelle on doit être conscient du monde céleste. Amen. That in everything, whatever you remember that you are not from here. Dass du in allem, in jeder Situation dich daran erinnerst, dass du nicht von dieser Welt bist. Tu dois te rappeler en chaque circonstance, dans n'importe quelle situation, que tu viens pas d'ici, mais plutôt du royaume des cieux. Yeah, they are seeking help from heaven. Und hier rufen sie nach Hilfe vom Himmelreich. Ici, on peut voir qu'ils étaient en train de chercher, d'attendre l'aide du royaume des cieux. Amen. You know, here they are heavenly conscious. Und sie sind himmlisch gesinnt. Ils étaient conscients du monde surnaturel. Amen. If there's anything, what are you going to have first in your heart? Or what is going to come into you first? Wenn die irgendwie panic, fear, or cry, or you remind yourself the Lord that is in you. Wenn dir irgendeine Situation widerfährt, was ist deine erste Reaktion drauf? Wirst du zuerst in Panik verfallen? Wirst du anfangen zu weinen? Willst du anfangen, dir Sorgen zu machen oder Kalkulationen zu machen in deinem Kopf? Oder wirst du himmlisch gesinnt sein und dich nach dem Herrn ausstrecken? Donc, si tu fasses un problème, si tu es face à une situation, quelle est ta première réaction? Où vont partir tes pensées? Est-ce que tu seras en panique, tu vas te soucier? Ou alors tu vas te rappeler du royaume des cieux, tu vas te rappeler de ton identité en Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Because of time, go to verse 14, please. Verset 14. Sorry. Ich springe zu Vers 14. Then upon Jahazi, the son of Zachariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Metaniah, a Levite of the sons of Asa, came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation. And he said, verse 15, hearken ye, all Judah, and you inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus said the Lord unto you, be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, we are talking about the servant here, and not even the son. Und hier sprechen wir von einem Diener Gottes, nicht mal von einem Sohn Gottes. Et ici on parle d'un serviteur de Dieu, pas un fils de Dieu. How much more the sons of God? Und wie viel mehr kämpft der Herr heute für seine Söhne und Töchter? Donc si l'Éternel se battait pour ses servants, pour ses serviteurs, à quel point aujourd'hui il va se battre pour ses enfants? Amen. Amen. And in verse from verse 21 to 25. Let's read to 25. Amen. Amen. Wir springen zu Vers 31 bis 35. 21 to 25. Verset 21 à 25. Okay, 20. Let's start from 20 now. Wir beginnen ab Vers 20. On va commencer à partir de verset 20. And they arose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God, so shall you be established. Believe his prophets, so shall you prosper. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 21. Remember, we are greater than the prophets. Amen. Mm-hmm. Rappelez-vous, on est plus grand que les prophètes. Erinnert euch, wir sind größer als die Propheten. Then verse 21. And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of holiness, as they went out before the army, and to say, praise, and to say, praise the Lord, for his mercy endureth forever. Amen. And when they began to sing and to praise, the Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come together, come against Judah, and they were smitten. But the children of Ammon and Moab stood up against inhabitants of Moab, of Mount Seir, utterly to slay and destroy them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, everyone helped to destroy another. And when Judah came together, the watch tower in the wilderness, they looked unto the multitude, and behold, they were dead bodies, falling to the earth, and none escaped. Verse 25. And when Jehoshaphat and his people came to take away the spoil of them, they found among them in abundance both riches with the dead bodies, and precious jewels, which they stripped off for themselves, more than they could carry away. And they were 3 days in gathering of the spoil. It was so much. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You can see that the Lord fights for his children. Amen. Man sieht hier, wie der Herr sich für seine Kinder eingesetzt hat. On peut voir que l'Éternel s'est battu pour ses enfants. We are grateful that we are back to our heavenly world. Und wir sind dankbar, dass wir wieder zurück in die himmlische Welt hineinversetzt wurden. Et on est reconnaissant qu'on a été retransmis dans son monde surnaturel. We are heaven fight for us. Wo das Himmelreich für uns kämpft. Amen. Le royaume des cieux se bat pour nous. If you know him, and you really know him, you will not be afraid of anything. Wenn du Christus wirklich und wahrhaftig kennst, dann wirst du dich von nichts und niemandem fürchten. Et si tu connais réellement l'Éternel, tu n'auras crainte de personne. Amen. Even in Genesis 12, he said, he will curse whoever curses you. He did not say you will curse them, but he will curse them. Amen. Amen. In 1. Mose 12 sagt der Herr, dass er die verfluchen wird, die dich verfluchen. Nicht du wirst sie verfluchen, sondern er selbst wird sie verfluchen, die dich verfluchen. Dans Genèse 12, l'Éternel a dit que c'est qu'il est la personne qui va maudire tes ennemis. C'est pas toi-même qui dois maudire tes ennemis, mais c'est lui qui va le faire à ta place. Amen. Amen. Even that of David and Goliath. David was not the one that killed Goliath. Amen. Amen. It was the Lord. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Because if you read it, let's go there and just quickly check some few things there. 1 Samuel 17, please. Und wir lesen 1 Samuel 17 und werden da die Geschichte von David und Goliath sehen und werden erkennen, dass nicht David Goliath geschlagen hat, sondern dass der Herr selbst Goliath geschlagen hat. On va lire 1 Samuel 17 et on va voir là aussi que c'est l'Éternel qui a battu Goliath et c'était pas David. Depend on heaven, please. Amen. Amen. Bitte mach dich vom Himmelreich abhängig. On doit dépendre du royaume des cieux, c'est très important. Have trust in your heavenly world. Und vertraue auf deinem Himmelreich, auf die himmlische Welt. Et confiance au monde surnaturel, au monde de Jésus-Christ. There's no one that have ever been put to shame, depending on heavenly world. Amen. Es gibt niemanden, der jemals enttäuscht wurde oder sich hat schämen müssen dafür, dass er sich auf die himmlische Welt verlassen hat. Amen. Ja. aucune personne qui fait confiance au royaume des cieux, qui dépend du royaume des cieux sera déçu ou devra avoir honte de quoi que ce soit. Praise the Lord. Amen. If we read, because of time, let's read from verse 12. Jennifer, will help us to read verse 12. 1. Samuel 17, ab 12. Praise the Lord. Halleluja. David aber war der Sohn jenes Ephratitas aus Bethlehem Juda, der Isai hieß und 8 Söhne hatte. Dieser Mann war zu Sauls Zeiten schon alt und betagt unter den Männern. Weiter. Praise the Lord. Halleluja. Now David was the son of Ephrahite of Bethlehem. Judah, whose name was Jesse, and he had 8 sons. And the man went among men, for an old man in the days of Saul. And there, verse 13. Verset 13. And the 3 elder sons of Jesse went and followed Saul to the battle. And the name of the three sons that went to the battle were Eliab, the firstborn, and the next unto him, Abinadab, and the third, Shammah. And David was the youngest, and the 3 elders followed Saul. But David went and returned from Saul to feed his father's sheep at Bethlehem. And the Philistines drew near morning and evening, and presented themselves 40 days. And Jesse said unto David his son, take now for your brethren an ephah of this parched corn, and these 10 loaves, and run to the camp to your brethren. Verse 18. And carry these 10 cheeses unto the captain of their 1,000. And look how your brethren fare, and take their pledge. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If you continue to read this story, amen. Yeah. Let's continue, please. Verse 19. Now Saul and they and all the men of Israel were in the valley of Elah, fighting with the Philistines. And David arose up early in the morning and left the sheep with a keeper and took and went as Jesse had commanded him. And he came to the trench as the host was going forth to the fight and shouted for the battle. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The Lord is the one that fights for his children. Der Herr ist derjenige, der für seine Kinder kämpft. Amen. C'est l'Éternel qui se bat pour ses enfants. We just read that of Jehoshaphat. Wir haben vorhin die Geschichte von König Jehoshaphat gelesen. Tout à l'heure, on a lu l'histoire du roi. Amen. Jehoshaphat. All they had was just praising the Lord. Und alles, was sie hatten und was sie getan haben, war den Herrn preisen. Et la seule chose qu'ils ont fait, c'était de louer l'Éternel. Amen. It means if you are praising the Lord, things are going on. Das bedeutet, dass wenn du den Herrn preist, dass Dinge in der unsichtbaren Welt passieren. Donc ça veut dire que quand tu loues l'Éternel, il y a des choses qui enfin le royaume des cieux est en mouvement aussi. And if you read that of Paul and Silas in prison, they were praising the Lord. It means a lot. Amen. Und auch bei Paulus und Silas sehen wir, dass sie den Herrn gepriesen haben, als sie im Gefängnis haben. Das, den Herrn zu preisen bedeutet sehr viel und macht sehr viel aus. Et on peut voir que Paul et Silas, quand ils étaient en prison, eux aussi, ils ont loué l'Éternel et on a vu ce qui s'est passé après. Praise the Lord. Hallelujah. And here is something else. Amen. Amen. You can see here is something else. Everyone running away from the killer. Und hier in der Geschichte reagieren die Menschen anders. Alle laufen weg vor den Philistern, vor der Opposition. Et ici on peut voir que c'était quelque chose, c'était une autre situation. On peut voir que tout le monde était en train de fuir. They are running away from the destroyer. Sie flüchten vor dem Zerstörer. Ils étaient en train de fuir. Ils avaient peur du destructeur. They are all afraid of the problem. Und sie haben Angst vor dem Problem. Et ils avaient peur du problème. Amen. Amen. God's children should never have any fear of any problem. Aber Kinder Gottes sollten sich niemals vor irgendeinem Problem fürchten. Mais un enfant de Dieu doit jamais avoir peur d'un problème ou quoi que ce soit. If you can remember Christ Jesus. Solange du dich an Christus Jesus erinnerst. Du moment que tu te rappelles du royaume des cieux, tu te rappelles. All you need to do is just remember heaven. Alles was du tun musst, ist dich an das Himmelreich erinnern. La seule chose que tu dois faire, c'est de te rappeler du royaume des cieux. All you need to do is remember who you are. All das was du tun musst, ist dich daran zu erinnern, wer du bist. Tu dois seulement te rappeler de ton identité. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. In verse 21, he said, "For Israel and Philistines have put the battle in array, army against army." Verse 22. And David left his carriage in the hand of the keeper and the carriage and ran on into the army and came and saluted his brethren. Amen. Praise the Lord. Alleluia. You know, here David was about 13 years old. Amen. Just a little boy. Zu dieser Zeit war David ungefähr 13 Jahre alt, also noch ein kleiner Junge. Et pendant ce temps-là, on peut voir que David était encore un petit enfant, il avait à peu près 13 ans. Amen. Amen. Verse 23. And as 23. He talked with them, behold, there came up the champion, the Philistines of Gath, Goliath by name, out of the armies of the Philistines, and spake according to the same words, and David heard them. Is somebody getting something here? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. He heard them. David hörte die Worte, die Philister gesagt haben und die Goliath gesagt hat. Amen. On peut voir que David a entendu les paroles des Philistins et de Goliath. You learn to remember heaven immediately. Amen. At all time. Mm-hmm. Und lerne dich sofort an das Himmelreich zu erinnern, in jeder Situation. Peu importe la situation, on doit apprendre à se rappeler du royaume des cieux. You know, David did not keep quiet. Amen. Mm-hmm. He heard it and he reacted. Und David blieb nie still, als er die Sachen gehört hat. Er hat es gehört und hat sofort darauf reagiert. Mm. Et quand David a entendu les Philistins et Goliath, il a directement répondu, il a directement réagi et il n'est pas resté calme, il s'est pas tait. Amen. Mm. You know, when people are talking about Jesus and I know my father, I know my family, immediately I always react. Mm. Amen. And one of you also told me the other day that Stania, that how she reacts when people are talking about Jesus. Mm-hmm. It's very important. Amen. Amen. You can see here, they were talking, they were saying things. Amen. Mm-hmm. You know where you are from. You are the only solution that is there. Amen. Und wenn ich Leute beispielsweise um mich herum über Jesus Christus sprechen höre, reagiere ich sofort. Und genauso ist es auch bei euch Kindern, dass ihr reagiert, wenn über Jesus Christus gesprochen wird in eurer Gegenwart. Du bleibst nicht still, sondern du reagierst direkt. Quand j'entends des gens parler de Jésus Christ, je réagis directement. Et vous aussi, je sais que vous faites aussi la même chose. Quand on parle de votre père et quand tu connais ton père, tu dois directement réagir si quelqu'un parle de ton père parce que tu es la réponse, parce que tu as la réponse en toi. Amen. Amen. Are people talking about whatever they are saying? The Holy Spirit will direct you on what to say. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Talking about how they have problems in one way or the other, then you tell them, why don't you come to Jesus? This is the solution. Mm. Amen. Always coming. Mm. Just like that. Amen. Oder wenn Leute dich wegen einer bestimmten Situation ansprechen. Du bist die einzige Lösung, die sie haben in ihrem Umfeld. Und du gibst ihnen Jesus Christus. Et si quelqu'un vient vers toi avec un problème, la chose que tu dois donner à cette personne, la personne que tu dois donner à cette personne, c'est Jésus-Christ, parce qu'il est la réponse à tout. Praise the Lord. Alléluia. And all the verse 24, and all the men of Israel, when they saw the man fled from him, and were so afraid. You know, people are afraid of so many problems today. Und heutzutage sind die Menschen sehr ängstlich wegen verschiedentlicher Situationen und Problemen. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes ont peur de certaines situations. Ils sont hantés par la peur. Amen. They are afraid. They have no God. Children are afraid if things are going to work or not. Und auch Kinder Gottes haben Angst davor, ob Sachen funktionieren werden oder nicht. Même les enfants de Dieu, ils ont peur, ils ont la peur de savoir du résultat. Ils veulent savoir si ça va marcher ou pas. Amen. You are different from the world. Aber du bist anders als die Menschen dieser Welt. Mais tu dois être conscient que tu es différent. It is normal that they are afraid, but it is not normal that you are afraid. Es ist normal, dass sie sich fürchten, dass sie Angst haben, aber es ist nicht normal für dich. C'est normal que le monde ait peur, mais c'est pas normal pour un enfant de Dieu, c'est pas normal pour toi. Amen. Amen. You know, people are in different situations, all of us here. Amen. You know, there are some of us who are just full of fear. That fear is, you know, fear is opposite faith. Und jeder von uns steckt in verschiedenen Situationen. Und es gibt einige von euch, die voll sind von Furcht und von Angst. Aber Angst ist das Gegenteil von Glaube. Et chacun d'entre nous est dans des situations différentes. Il y a certains d'entre nous qui sont remplis de peur, mais il faut savoir que la peur est le contraire de la foi. Amen. Amen. Trust your heavenly world. Vertraue auf die himmlische Welt. Aie confiance au monde surnaturel de Jésus-Christ dans ton monde. Amen. If they did not even work, it should not even bother you. Und selbst wenn Dinge nicht funktionieren sollten, wie erhofft, dann sollte dich das nicht beunruhigen. Et même si les choses ne fonctionnent pas comme tu l'as prévu, comme tu l'as espéré, ça ne doit même pas te préoccuper. The Lord will not keep any good things away from his children. Der Herr wird niemals etwas Gutes von seinen Kindern vorenthalten. Parce que l'Éternel va jamais retenir quelque chose de bon pour ses enfants. Amen. Amen. But don't open the door for Satan to come. Aber bitte öffne dem Teufel keine Tür, dass er hereinkommt. Mais ce qui est important, c'est de pas ouvrir une porte au diable. Amen. If you look at here, Satan will always want to bring problem. Amen. If you read here and see how the senior brother, because let's read it a little bit, then we go to the verse 28. Let's read it forward. Wir lesen weiter. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 25, and the men of Israel said, have you seen this man that is come up, surely to defy Israel? Is he come up? And it shall be that the man who killed him, the king will enrich him with great riches, and will give him his daughter, and make his father's house in Israel. And David spake to the men that stood by him, saying, what shall be done to the man that killed this Philistine and taketh away the reproach from Israel? For who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Remember who you are, please. Erinnere dich daran, wer du bist. Rappelle-toi de ton identité. You can see the difference between David and his brothers. Und wir sehen hier den Unterschied zwischen Davids Reaktion und der Reaktion seiner Brüder. Et là, on peut voir la différence entre la réaction de David et la réaction de ses frères. You might be even going to the same church. Amen. And one is afraid and one the other is full of faith. Mm-hmm. Amen. Und du kannst mit jemandem zur selben Gemeinde gehen und die andere Person kann vielleicht voller Angst sein, aber die andere Person wiederum ist voller Glaube. Mm-hmm. Et c'est la même c'est aussi la même chose avec nous aujourd'hui. On peut être deux de la même église face à la même situation, tu auras un des deux qui sera concentré sur sur son père, sur le royaume des cieux, et l'autre personne sera remplie de peur. Verse 28, please. Verset 28. And Eliab, his eldest brother, heard when he spoke unto the men. Eliab's anger was kindled against David. And he said, why comest thou down hither? And with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know your pride and the naughtiness of your heart, for thou art come down that thou mayest see the battle. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. But look at what David did. Verse 29. And David said, 29. What have I now done? Is there not a cause? And he turned from him towards another, and spake after the same manner. And the people answered him again after the former manner. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We are to be, you know, be very careful of distraction. Nimm dich bitte in Acht vor Ablenkungen. On doit faire vraiment attention au divertissement. Donc on doit se mettre en garde des distractions. Things are going to come in between. Es wird Dinge geben, die sich dazwischen drängen möchten. Il y a des choses, il y a des situations, il y a des choses qui vont venir pour se placer entre toi et le royaume des cieux. Turn from those things immediately. Aber wende dich ab von diesen Sachen sofort. Mais on doit se détourner de ces choses immédiatement. And speak Christ. Und sprich Christus aus. Et on doit prêcher la vérité, on doit prêcher Jésus Christ. Amen. Amen. In verse 31. Vers 31. And also, please, you can see the difference between Eliab and David, the senior brother that supposed to even they grew up together in the same place, the same house, the same family. Amen. They also had the same covenant with God. Amen. But one was able to use what he had, but the other not. Praise the Lord. Und wir sehen auch hier den Unterschied zwischen dem ältesten Bruder Eliab und David, dem jüngeren Bruder. Beide sind im selben Haus groß geworden, beide haben dieselbe Lehre erfahren und beide haben dasselbe Bündnis mit dem Herrn. Aber der andere konnte seinen Glauben nutzen und der andere nicht. Et si on peut voir la différence entre David et son grand frère Eliab, ils ont tous les deux eu la même éducation, ils ont même tous les deux eu le même Dieu, mais un était capable de rester en Dieu et l'autre était rempli de ce monde, était rempli de peur. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 31. And when the word were heard, verset 31, which David speak, David has them before Saul, and he sent for him. And David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Your servant will go and fight with this Philistine. Verse 33. And Saul said to David, thou art not able to go against the Philistines to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. And David said unto Saul, your servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. Praise the Lord. Amen. Amen. You can see what David is, what gave him the strength. Mm-hmm. Amen. We have what is more than what David had. Mm-hmm. We have the blood of Christ. Amen. Mm-hmm. We have the payment. Mm-hmm. We have everything from Jesus Christ. Amen. And he did the job. Amen. Amen. We have everything that is greater than what David have here. Amen. Amen. Amen. Und wir sehen hier, was David die Kraft und die Stärke verliehen hat, so zu sprechen gegenüber Saul. Und das, was wir heute haben, ist viel größer als das, was David damals hatte. Wir haben heute das Blut von Jesus Christus. Wir haben sein vollkommenes Werk. Und das, was wir haben, ist viel größer als das, was er damals hatte. Et on peut voir ce qui a rendu David aussi, aussi courageux. On peut voir ce qu'il avait en lui et ce qu'on a... Nous, aujourd'hui, est beaucoup plus grand que ceux qu'il avait parce que nous, on a le sang de Jésus-Christ, on a l'œuvre qui est accomplie, donc on a déjà la victoire en nous. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And David 37. spoke to the king. Amen. And in verse 38, look at verse 37. Let's read from verse 37. Lesen ab Vers 37 weiter. Amen. David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. Mm. And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. Amen. Verse 38. And Saul armed David with his armor. Praise the Lord. Hallelujah. And he put an helmet of brass upon his head as he armed him with a coat of mail. 39. And David girded with salt upon his armor, and he arrayed to go, for he had not proved it. Amen. Amen. Prove your weapons, please. Prüfe deine Waffen. Amen. On doit vraiment voir quelles armes on utilise et aussi examiner notre armature. We have the weapons notre of armure. We have heavenly weapons that we use. Amen. Wir haben die Waffenrüstung des Himmelreiches, die wir nutzen. On a des armes et une armure du royaume des cieux qu'on utilise. What kind of love is a weapon? Die Liebe Gottes, Gottes Liebe ist eine Waffe. L'amour de Dieu, par exemple, est une arme. You know, the world will call you fool, but it's a weapon. Mm. Und die Welt wird dich vielleicht für verrückt erklären, aber es ist eine Waffe. Le monde va dire peut-être que t'es insensé, mais c'est une arme. Amen. What kind of love is a weapon? Your husband, your wife might call you a fool for not replying. But you are using a supernatural weapon. Und dein Ehemann oder deine Ehefrau wird dich vielleicht für verrückt erklären, aber was du nutzt, ist eine übernatürliche Waffe. Mm. Et ton mari ou ta femme va peut-être croire que tu es insensé si tu ne réponds pas, mais toi tu utilises une arme surnaturelle. Prove the weapon you use. Amen. Prüfe die Waffen, die du nutzt. Amen. Amen. Against one another. Die ihr gegeneinander benutzt. On doit vraiment examiner quelles armes on utilise. And David said unto Saul, I cannot go with thee, for I have not proved them. And David pulled them off him. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, David said, take what did not even work for me. You know, King Saul is giving David what never worked even for them. Mm-hmm. If they have everything to fight Goliath, why were they afraid of him? Mm-hmm. Are you getting it? Und König Saul gibt David hier eine Waffenrüstung, die aber für seine Soldaten ebenfalls nicht geholfen hat. Wenn diese Waffenrüstung doch so hilfreich war, warum haben dann seine Soldaten Angst? Mm-hmm. On peut voir que Le roi Saül a donné une armure à David qui n'était pas effective parce qu'il avait donné la même armure, les mêmes armes à ses soldats, mais qu'ils étaient remplis de peur. Donc on doit vraiment faire attention quelles armes et quelle armure on utilise. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if once your focus is Christ, He will direct your heart on what to do. Sobald dein Fokus Christus ist, wird derjenige sein, der dich leiten wird, was zu tun ist. Mm. Dès que ta concentration est sur Jésus-Christ, c'est lui qui va diriger ton cœur, c'est lui qui va diriger tes pas. Amen. Amen. You can see that of Jehoshaphat. They started singing. Amen. Amen. Just praising the Lord. Amen. Amen. And here, look at what David just, you know, and his focus was so much on God. That's David. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Bei König Jehoshaphat haben wir gesehen, dass die Menschen direkt anfingen, den Herrn zu preisen. Und auch hier bei David sehen wir, dass sein Fokus auf Gott allein gerichtet war. Et on a vu que dans l'histoire du roi Jehoshaphat, ils ont commencé directement à louer l'Éternel. Et David aussi, lui, il avait simplement sa concentration sur l'Éternel et rien d'autre. Praise the Lord. Amen. And in verse 14, and he took his staff in his hand and choosing 5 smooth stones out of the brook and put them in the shepherd's bag, which he had, even in the street. And his sling was in his hand. And he drew near the Philistine. And the Philistine came on and drew near unto David. And the man that bare the shield went before him. And when the Philistine looked about and saw David, he disdained him, for he was but a youth and ruddy, and of a fair countenance. Praise the Lord. Amen. 43. And the Philistine said unto David, am I a dog that thou comest to me with staffs? And the Philistine cursed David by his gods. And the Philistine said to David, come to me, and I will give your flesh unto the fowls of the air and the beasts of the field. Then said David to the Philistines, thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Are you getting something here, please? You know, David did not see the battle that is between himself and Goliath. David sah nicht, dass der Kampf zwischen ihn und Goliath sozusagen stattfindet. On peut voir que pour David, il ne s'agissait pas d'un combat entre lui et Goliath, mais plutôt entre Goliath et Dieu. Amen. He said, of the army of Israel, whom thou hast defied. Are you getting it? Mm-hmm. It's not about me, it's about the Lord. Er sagt, es geht nicht um mich, sondern es geht um den Herrn. Du kämpfst nicht gegen mich, sondern gegen den Herrn. Encore une fois, il s'agissait pour David, c'était pas un combat entre lui et Goliath, mais plutôt entre Goliath et Dieu qu'il venait d'insulter. Amen. The result is not coming to me, it's coming to the Lord. Das Ergebnis. It's not coming from man, it's coming from the Lord. To learn to, you know, to position the Lord in the right position. Und lerne den Herrn in die richtige Position hinein zu kategorisieren. Denn das Ergebnis kommt nicht zu dir, sondern es kommt vom Herrn zum Herrn. Et donc, c'est aussi important pour nous et nécessaire pour nous de placer l'Éternel à sa place. Donc, parce que peu importe le résultat vient de l'Éternel et pour l'Éternel. Anywhere you are walking, amen. It is the Lord that is walking there. Überall wo du arbeitest, ist es der Herr, der dort arbeitet. Peu importe où tu travailles, c'est l'Éternel qui travaille. And the position you are holding there, it is the Lord that is holding the position. Amen. You see the Lord in everything. Und die Position, die du dort hältst auf der Arbeit, ist der Herr selbst, der die Position hält. Du siehst den Herrn in allem und positionierst ihn auch dort. La position que tu occupes au travail, c'est aussi l'Éternel lui-même qui occupe cette position. Donc tu dois tout voir, dans tout tu dois voir l'Éternel plutôt. Yeah. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Be conscious of heaven. Seid ihr dem Himmel bewusst? Sois conscient de l'Éternel. Jesus was always conscious of heaven. Und Jesus war sich dem Himmel immer bewusst. Jésus-Christ s'est toujours rappelé du royaume des cieux. He said, I am from above, you are from here. Er hat gesagt, ich komme vom Himmelreich und ihr seid von hier, von der Erde. Il a dit que je viens des cieux et vous venez de ce monde. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Know who you are, please. You are of heaven. Bitte wisse, wer du bist. Du bist aus dem Himmelreich. S'il vous plaît, vous devez toujours rappeler de votre identité et de votre It is never between you and anybody. Es ist niemals zwischen dich. Also eine Situation ist niemals zwischen dir und einer anderen Person. Une situation, un problème est jamais entre toi et une autre personne. Always see between Christ and Satan. Betrachte es immer als eine Sache zwischen Christus und dem Teufel. C'est plutôt toujours une situation, un problème entre l'Éternel et le diable. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And then verse 46, it said, this day will the Lord deliver thee into my hand, and I will smite thee, and take your hair from thee, and I will give the carcasses of the host of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Amen. You can see that it was all about the Lord. Amen. For David. Amen. Und du siehst hier, dass es David wirklich nur um den Herrn ging. Amen. Amen. Encore une fois, vous pouvez voir que pour David, il s'agissait seulement de l'Éternel. Allow it to always be about heaven. Und lass zu, dass es auch in deiner Situation immer um das Himmelreich geht. On doit permettre que même dans nos propres situations, il s'agit toujours de l'Éternel. We read Colossians 3, where he said, we should continue to look above. Und wir haben in Kolosser 3 gelesen, dass wir uns um die Dinge bemühen sollen, die im Himmelreich sind, die droben sind. On a vu dans Colossiens qu'on doit se concentrer sur les choses du royaume des cieux. See Christ in everything. Amen. Sehe Christus in allem. On doit voir le Christ en tout. Praise the Lord. Hallelujah. And you can see what happened. Well, 49. And David put his hand in his back and took thence a stone and slung it and smote the Philistine in his forehead, that the stone sink into his forehead, and he fell upon his face to the earth. So David prevailed over the Philistine with a sling and with a stone, and smote the Philistine and slew him. But there was no sword in the hand of David. Therefore David ran and stood upon the Philistine and took his sword and drew it out of the shield thereof and slew him and cut off his head. Therewith, and when the Philistines saw their champion was dead, they fled. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And you know, once you kill the head, it's over. Mm-hmm. Und wenn eins der Kopf ab ist, dann ist es vorbei. Et dès qu'on coupe la tête, on a la victoire, c'est fini. And that's why we are not afraid of demons. Und deswegen fürchten wir uns auch nicht vor Dämonen. Et ça, c'est la raison pour laquelle on ne craint pas les démons. Amen. Their champion has been defeated. Amen. Weil nämlich ihr Held auch bereits besiegt wurde. Amen. Parce que leur héros a déjà été vaincu. Amen. Amen. Colossians 2 said their champion have been defeated. Amen. In Kolosser 2 lesen wir, dass ihr Held bereits besiegt wurde. Et dans Colossiens 2, on peut lire que leur champion, que leur héros a déjà été battu. Once the head is once there is no head, it is over for the body. Und sobald der Kopf abgetrennt ist, ist es vorbei für den ganzen Körper. Dès que la tête a été décapitulée, c'est fini avec le corps. Praise the Lord. And also, if you read 2 Kings 7, the four leper. Please read it yourself at home. Amen. Yes, but you get it. Amen. How the Lord fought for them, for the four leper. Amen. Lest bitte 2. Könige 7. 7, from verse 3. Vers 3. To the end, please. Deux rois, 7, de 3 à la fin, c'est votre devoir. Amen. Là, vous allez voir aussi un autre exemple, comment l'Éternel s'est battu pour son peuple. Allow him to do everything for you. Lass zu, dass er alles für dich erledigt. On va vraiment permettre qu'il fasse tout pour nous. Including paying bills, debt. Inklusive deiner Rechnungen zahlen und deiner Schulden bezahlen. Lass zu, dass er das für dich erledigt. C'est lui qui doit se charger de tout, même de payer nos dettes ou nos factures. Stop seeing yourself paying the debts, paying bills. See heaven paying them for you. Hör auf, dich selbst als derjenige zu sehen, der diese Schulden und diese Rechnungen bezahlt, aber sehe, dass der Himmelreich, dass das Himmelreich diese Dinge für dich zahlt. Arrête de voir ta personne comme la personne qui est en charge de tes factures, de tes dettes, mais plutôt l'Éternel, le royaume des cieux. Amen. Amen. Allow him to feed you. Allow him to clothe you. Amen. Erlaube ihm, dich zu kleiden. Erlaube ihm, dich zu nähren. Permet à l'Éternel de t'habiller, de te nourrir. Amen. Amen. There's no one that have ever embraced Christ and remained small. Amen. Es gibt niemanden, der jemals zu Christus gekommen ist und ein kleiner Mensch geblieben ist. Parce que personne, aucune personne qui est venue vers l'Éternel est restée petite. If you don't want to be great, don't come to Christ Jesus. Wenn du kein großer Mensch werden möchtest, dann brauchst du auch nicht zu Jesus Christus zu kommen. Si tu veux pas être grand, si tu veux pas être un grand, tu dois, Amen. Ne viens pas vers l'Éternel, ne viens pas vers Jésus Christ. Because he is greatness. Denn er ist die Größe an sich, er ist die Größe selbst. Großartig. Parce que, er ist großartig. Parce que Jésus Christ, il est la grandeur en personne, il est formidable. Amen. Amen. Who fight for you can pay your bills. Wer für dich kämpft, kann auch für dich deine Rechnungen zahlen. Parce que si il est capable de combattre pour toi, il est aussi capable de payer des factures. Amen. Amen. But seek him first. Aber trachte zuerst nach ihm. Mais cherche d'abord l'Éternel. Allow him to be first. Lass zu, dass er an erster Stelle kommt. Permet qu'il soit en première position. He is the only one that can solve problems from the roots. Er ist der einzige, der Probleme von der Wurzel an lösen kann. Il est le seul qui peut résoudre les problèmes dès la racine. Praise the Lord. Alleluia. We thank the Lord. In Colossians 3 verse 13 said, we are back into the kingdom of heaven. Wir danken dem Herrn, dass wir wieder im Königreich Gottes versetzt worden sind. Colossians 1. Lesen wir in Kolosser 1. On remercie l'Éternel qu'on est de retour dans le royaume des cieux. Colossians 1:13.